Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Und wir sprechen über den 66. Deutschen Filmpreis, über die Lolas, die gestern in Berlin vergeben wurden. Gesprochen haben wir schon über der Start gegen Fritz Bauer, den Abräumer beim gestrigen Filmpreis, und auch über Herbert. Anke, lass uns mal allgemeiner werden. Was sagen denn die nominierten Filme über den allgemeinen Zustand des deutschen Kinos aus? Wird der Jahrgang in Erinnerung bleiben? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde mal sagen, die Filme stimmen so alle in sich und die machen genau das, was sie auch machen wollen. Also nehmen wir jetzt Vier Könige, der hat ja die bronzene Lola gewonnen. Da geht es um vier junge Menschen in der Psychiatrie zu Weihnachten. Ja, und man weiß, irgendwann werden sie sich zusammenraufen. Das ist alles so voraussehbar, zwar ganz schön erzählt, aber nichts Überraschendes. Und auch Herbert, also so sehr ich Peter Kurt schätze, letztlich wird da auch, eigentlich hatte ich da auch das Gefühl eines Déjà-vus, also dieser Geschichte eines Mannes, der mit seinem Schicksal hadert, wird auch nichts Neues hinzugefügt. Und so habe ich das Gefühl, dass eigentlich die Nominierungen so symptomatisch für das stehen, was gerade in der deutschen Filmbranche passiert. Man hat sich so eingerichtet, alles läuft. Ja, es gibt auch immer schöne Kassenerfolge. Aber Kino kann doch auch mehr sein, kann doch auch anecken, Grenzen überschreiten und alles. Und ich habe immer den Eindruck, eigentlich müssten die Nominierungen ja so eine Bandbreite abbilden. Und da fehlen mir einfach ein paar Filme. Also zum Beispiel der Monsterfilm Der Nachtma, der ja auch in dieser Woche startet. Wann gab es mal einen Monsterfilm? Oder haben wir gleich noch ein Gespräch mit dem Regisseur nächste Stunde? Ja, und der ist frei finanziert, weil der Film, der wollte von keiner Fernsehanstalt gefördert werden. Auch die Förderer haben Nein gesagt. Zu ungewöhnlich, das Drehbuch. Oder Babai, das ist ja ein Film, der lief auf 80 Festivals. Da geht es um die Geschichte eines Jungen, der während des Jugoslawienkrieges nach Deutschland flüchtet. Und der lief auf 80 Festivals. Mhm. Der kommt eigentlich gar nicht vor bei den Nominierung. Dabei ist es ja ein aktuelles Thema und ein sehr feinfühlig erzählter Film. Also das finde ich so ein bisschen schade, dass alle Filme, die so ein bisschen anecken oder was anderes mal machen, eigentlich kaum berücksichtigt werden. Außer zwei Preise, zu denen wir jetzt kommen, und da hast du dich gestern auch gefreut, nämlich es gab ja noch eine andere große Gewinnerin, die Schauspielerin Laura Tonke. Sie hat gleich zwei Lolas bekommen, den Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als beste Freundin einer depressiven jungen Frau in dem Film Mängelexemplare und als beste Hauptdarstellerin in Hedi Schneider steckt fest, da spielt sie eine manisch-depressive Frau. Anke, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber als Laura Tonke dann zum zweiten Mal auf die Bühne kam, da schien schon eine große Freude durch den Saal zu gehen. Auch eine Art Erleichterung, unglaubliche Welle der Sympathie. Ein schöner Moment, oder? Ja, und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass man eben gespürt hat, es gibt diese Sehnsucht nach dem anderen Kino. Und diese Sehnsucht erfüllt eben diese Regisseurin Sonja Heiß mit Hedi Schneider steckt fest und eben auch Laura Tonke. Ich meine, es geht um eine bipolare Frau und das Ganze wird als Komödie angelegt. Und das muss man sich erstmal trauen und auch diese Gratwanderung hinbekommen, dass man zwischen diesen komischen Momenten, die es dann auch wirklich gibt, auch diese Verzweiflung und Tragik spürt. Und Laura Tonke, ich meine, wenn man eine Depression hat oder Angstzustände, fehlen einem ja die Worte. Und ihr fehlen natürlich auch auf der Leinwand die Worte. Und trotzdem spürt man einfach, wie eine andere Macht sie da einholt, wie sie auf einmal diese Angst bekommt, weil ihr Gesichtsausdruck sich verändert. Und das macht sie aber so ganz facettenreich und nuancenreich. Und trotzdem gibt es auch immer wieder diese komischen Momente. Also davor habe ich einfach Hochachtung. Und ich frage mich, warum Sonja Heiß nicht auch als beste Regisseurin oder ihr Film als bester Film nominiert war. Das ist eine berechtigte, aber immerhin war Laura Tonke total glücklich. Sie stand dann mit ihren zwei schweren Lolas vor mir und ja, war sehr zufrieden. Nee, jetzt ist es für mich natürlich das perfekte Doppelpack, jetzt wo ich beide habe, und auch eine extreme Bestätigung eben dafür, dass man das, weil ich finde ja schon, dass ich unterschiedlich spiele und irgendwie so, keine Ahnung, also so kam es mir jedenfalls vor. Und habe das Gefühl, es fühlt sich fast so ein bisschen an wie Lebenswerk oder so. Jetzt für die Rolle Hedi Schneider, wie haben Sie es geschafft, so einer manisch-depressiven Frau auch was Humorvolles abzugewinnen? Das war ja die ganze Grundidee des Films und von Sonja und für mich eigentlich eine super Gelegenheit, eben auch mal lustig sein zu dürfen, was ich sonst ja nicht so oft bekam. Jetzt hat sich das schon geändert. Und das war ja das Wichtigste an dem ganzen Film im Grunde genommen, dass man das auch mal so zeigen kann. War das auch ein bisschen der Beweis dafür, dass deutsche Komödien auch anders aussehen können? Ich finde schon, ja. Also ich finde auch, der hätte auch noch mehr durch die Decke gehen können, der Film, für meinen Geschmack. Aber wirklich gerade für mich das Humorvolle, diese Seite zu zeigen, das war für mich das Wichtigste. Und dass ich dafür so belohnt werde, Schöner könnte es nicht sein. Wie wichtig ist eigentlich so Performance-Sachen wie Gobsquad als wichtig. Ausgleich zum super Spiel? Wichtig. Gobsquad ist super wichtig. Gobsquad ist meine Rettung. Gobsquad ist das, was, Entschuldigung, wirklich zählt. Gobsquad ist Quatsch machen und peinliche Sachen machen und über Grenzen gehen und Selbstverantwortung und genau das Gegenteil von Film. Ich bin immer noch dieses Filmkind. Ich wollte das ja auch immer machen, mein Leben lang. Und ich liebe es auch immer noch. Es ist nur nicht immer so, wie ich es will. Je älter ich werde, desto öfter möchte ich die männliche Hauptrolle in den Filmen spielen und nicht die weibliche, die mir angeboten wird. Ich schlage dann immer vor, lasst mich doch den Holger spielen und jemand anderen die Marie, aber nein. Und so. Also insofern ist Gobsquad super wichtig. Laura Tonke, über ihre zwei Lolas und Gobsquad, das Performance-Kollektiv, das bekannteste dafür, an öffentlichen Orten Performances zu entwickeln. Bei mir ist weiterhin Anke Lewicke. Anke, bleiben wir noch bei Frauenquoten, bei Frauenrollen, bei der Quote. Immerhin, es wurde gestern Abend immer wieder vermeldet, wurde die Frauenquote bei den Nominierungen mit 30% erfüllt. Aber wir sagen es ja immer wieder, es geht nicht nur um Prozente, sondern auch darum, wie sich Frauen auf der Leinwand präsentieren dürfen. Wie zufriedenstellend war das deiner Meinung nach? Na, nehme ich jetzt Doris Dörries Film Willkommen in Fukushima. Und bei Doris Dörries habe ich immer das Gefühl, die mag ihre Frauenfiguren eigentlich gar nicht richtig. Die führt die so ein bisschen vor, hier auch. Da geht es ja um eine Frau, die in Fukushima gute Laune machen soll. Und was passiert? Sie, Doris Dörries, lässt diese Frau mit einer Clownsnase durch Tokio laufen, inszeniert sie die ganze Zeit wie so ein Elefant im Porzellanladen, ohne dass es überhaupt ein Mitgefühl oder eine Empathie für diese Frau gibt. Also das hat mir einfach gefehlt. Und nehmen wir Vier Könige. Ich bin großer Fan von Jella Hase. Aber Jella Hase muss einfach auch aufpassen, dass sie nicht so zur Type wird. Hier spielt sie eben eine Insassin, ist wieder so typisch noddrig, hat immer einen Spruch auf Halde und sonst was und bastelt dann Weihnachtsfallos mit goldenen Lametta, also all das, was man so erwartet. Und da habe ich einfach so den Wunsch, dass Regisseure und Regisseurinnen so für jemanden wie Jella Hase, die ja einiges drauf hat, dann auch die entsprechenden Rollen einfach irgendwann mal schreiben wird. Dann war ja auch noch Maria Schrader nominiert als beste Regisseurin für ihr Porträt des großen österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Der Film heißt Vor der Morgenröte, kommt auch am Donnerstag in unsere Kinos. Es ist eben die Geschichte von Stefan Zweig im Exil. Anke, Maria Schrader hat auch einen sehr eigenen Zugriff auf die Geschichte, oder? Ja, normalerweise wird man ja immer bei dem sogenannten Biopic von der Wiege bis zur Bahre alles erzählt. Sie macht das ganz interessant. Das sind eigentlich so sechs Akte, könnte man sagen, so ist der Film aufgeteilt. Alles spielt eben immer im Exil, in Brasilien, in New York, in Argentinien. Und das sind eigentlich so beiläufige Alltagsszenen, wo man einfach einen Eindruck bekommt, wie es Stefan Zweig im Exil ergangen ist. Man spürt seine Melancholie und alles. Und ganz eindrücklich fand ich einen Akt, dann kommt auch jemand anders aus Wien. Man geht durch den brasilianischen Regenwald, man schaut dann in die Weite und man spürt diesen beiden Männern an, dass sie da eigentlich auf ihr Wien blicken, auf ihre alte Heimat. Und das wird alles so beiläufig erzählt. Das muss gar nicht dramatisiert werden. Diese Trauer und Melancholie ist einfach so in den Bildern sehr schön mit eingefangen. Alles in allem, was würdest du sagen? Wir haben der Filmbranche beim Feiern zugesehen. Wie fandst du die Verleihung? Ach ja, gut, da können wir jetzt wieder ein bisschen meckern. Ein Kollege hat gesagt, ach, man kann die Lolas auch mit DHL schicken. Aber ich weiß nicht, es gab ja dann doch immer wieder ganz charmante Einlagen. Tom Tykwer, Dani Levy und Wolfgang Becker, die dann für ihren Produzenten Stefan Arndt gesungen haben. Und das fand ich schon sehr drollig, weil in dem Lied ging es ja auch darum, um das Verhältnis zwischen Regisseur und Produzent. Das haben sie ganz gut getroffen. Und sowas nimmt einen dann doch einfach rettet über den Abend, der dann manchmal ein bisschen lang und zäh war. Vielen Dank, Anke Lewicke, über die Verleihung der Deutschen Filmpreise gestern Abend. Jetzt geht es bis zu den Nachrichten Lou Reed und dann schauen wir, was das aktuelle Kinogeschehen zu bieten hat. Es ist gerade eine ziemlich aufregende Zeit.